Er gilt als einer der Klassiker der Science-Fiction-Literatur und das, obgleich er zeitlebens selbst mit diesem Etikett die größten Probleme hatte, Stanisław Lem. Besonders deutlich wurde dieses Missverhältnis, als Lem im Jahre 1973 in die Science Fiction Writers of America aufgenommen wurde. Eine für ihn zweifelhafte Ehre, die man ihm bereits 3 Jahre später aufgrund kritischer Äußerungen gegenüber dem Genre wieder entzog. »Ich wollte damals niemanden persönlich beleidigen«, sagte Lem später einmal, »sondern lediglich den erbärmlichen Ist-Zustand beleuchten.« Was ich unter der Rubrik Science Fiction vorfand, war blanke, sinnlose Fantasterei. Denn nur scheinbar geht es Lem in seinen Büchern um die typischen Sujets der Science Fiction, oft verweigert er sich ihnen ganz. Was ihn interessiert, sind zumeist menschliche und damit ganz und gar irdische Probleme, freilich grundiert mit dem Blick in ferne Generationen. So auch in Solaris, seinem literarischen Hauptwerk von 1961, das wir Ihnen heute und am kommenden Dienstagabend im Rahmen unseres Science-Fiction-Radio erstmalig als Hörspieladaption präsentieren möchten. Solaris ist eine Auseinandersetzung mit wissenschaftlicher Forschung und menschlicher Psyche. Dabei wird nicht nur der Sinn dieser Forschung, sondern auch seine Motivation hinterfragt. Warum erforschen wir Menschen eigentlich den Weltraum? Was bewegt uns, in fremde Welten vorzustoßen, fragt Lem und fügt hinzu, abgesehen davon, dass wir im Grunde unseres Wesens Raubtiere sind. Der notorisch nörgelnde Wissenschaftspessimist und Moralist hat immer wieder versucht, das Augenmerk auf die wirklich brisanten Fragen und Probleme unserer Zeit zu richten, und die lokalisiert Lem unmissverständlich auf unserem Planeten und führt uns die Grenzen menschlicher Erkenntnis sinnfällig vor Augen. Wer zum Gipfel klettert, schreibt Lem, merkt auch nur eines mit letzter Gewissheit, nämlich, dass von dort alle Wege nach unten führen. Und auch im Alltag stand Lem dem Technologie- und Informationszeitalter eher skeptisch gegenüber. So ließ er in Interviews selten unerwähnt, dass er nicht in der Lage sei, einen Computer zu bedienen, sondern seit Jahren auf der gleichen alten mechanischen Schreibmaschine schreiben und zudem einen 25 Jahre alten Mercedes fahren würde und mit beiden vollends zufrieden war. Die Schreibmaschine schrieb und das Auto fuhr einfach gut. Auf der anderen Seite war genau er es, der technische Entwicklungen wie die Gen- und Nanotechnologie und auch das World Wide Web in seinen Büchern vorweggenommen hatte. Und auch was wir heute über Cyberspace oder virtuelle Realität wissen, hatte Lem bereits Anfang der 60er Jahre beschrieben und Phantomatik genannt. Eine Illusionstechnik, die den Rezipienten zum aktiven Teilnehmer programmierter Ereignisse erhebt und die erst vor wenigen Jahren im Kinohit Matrix als spektakuläre Vision vermarktet wurde. Lem konnte darüber nur müde lächeln. Nach dem Roman Solaris entstand beim Mitteldeutschen Rundfunk das nun folgende Hörspiel. Damit wurde Lems Klassiker, nach den Verfilmungen von Andrei Tarkowski aus dem Jahr 1971 und von Steven Soderbergh 2002, erstmals fürs Radio adaptiert. Im Gegensatz zu den Filmen legt das Hörspiel einen Hauptaugenmerk auf die wissenschaftskritischen Aspekte der Geschichte, die von der Konfrontation des Menschen mit einer absolut fremden Lebensform erzählt, die in keiner Weise an die menschliche Zivilisation erinnert. Für die Besatzung der Raumstation wird diese Begegnung zur Belastungsprobe aller. Bereit, Kelvin? Ja. Solaris von Stanisław Lem. Erster Teil: Der Planet. Der wissenschaftliche Rat erwartet unsere Zuschaltung per Monitor. Guten Morgen, Dr. Kelvin. Guten Morgen, Dr. Modern. Ich bin Dr. Goeth, Neurobiologin des Forschungsinstituts für molekulare Biotechnologie. Die Befragung führe ich zusammen mit Professor Messenger, Leiter des Instituts der Astrobiologie, und 7 weiteren Kollegen des Rats durch, die live unsere Videokonferenz verfolgen. Guten Morgen, Dr. Kelvin. Guten Morgen, Dr. Modar. Im Anschluss werden wir uns beraten, wie das Research and Development of Solaristik fortgeführt wird. Können wir beginnen, Dr. Kelvin? Bitte.